Scanne den Bereich ab. Justieren Sie nach. Ich glaube, da war was. Ich hab's gesehen. Verdammt, es ist weg. Gehen Sie zur letzten Position zurück und beginnen Sie nochmal mit der Suche. Ach, nur nicht hetzen. Als ob ich Sie ernsthaft zu akkurater Arbeit nötigen wollte. Nicht jetzt. Da ist es wieder. Stopp! Ich sehe es. Isoliert die Spur. Spur ist isoliert. Wir haben ihn. Sean? Sean? Hörst du mich? John? John, bist du es? Na klar träumst du. Dr. Cox, Blondie und Turk sind auch schon da und wollen dir eine Torte überreichen. Sie träumen nicht, Mr. McKenzie. Die Stimme kenne ich doch. Wer ist denn da? Das war Professor Winter. Der Ausweg aus der Spaßgesellschaft ist bei dir im Labor? Was hast du denn mit dem zu schaffen? Schön zu sehen, dass das, was Sie Humor nennen, auch auf Ihre bessere Hälfte abgefärbt hat, Professor Doe. Haha. Mr. McKenzie, wir haben gerade mal 80 Sekunden Kontakt zu Ihnen und ich bereue schon, bei diesem Unterfangen geholfen zu haben. Moment mal. JD, ist das ein Ernst? Also nicht nur, dass ihr beide zeitgleich in einem Labor seid, ohne euch gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ihr arbeitet auch noch zusammen? Jetzt bin ich überzeugt, dass ich doch träume. Und zwar alt. Nein, das stimmt schon. Wir haben nach dem Unfall vom Direktor persönlich die Anweisung bekommen, zusammen einen Weg zu finden, dich wieder zurückzuholen. So ungern ich es zugebe, aber die Zusammenarbeit ist produktiver, als ich gedacht habe. Heißt das, ihr habt einen Plan, wie ihr mich wieder zurückholen könnt? Nein, leider noch nicht. Unser erstes Ziel war, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Wir verstehen immer noch nicht genau, was bei dem Unfall vor knapp 2 Monaten passiert ist. Aber selbst wenn... Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir deinen Körper wieder rematerialisieren können, jetzt, da du im Computerterminal steckst. Ich bin noch nicht in einem Computer. Mein Körper ist derzeit vollständig und intakt und liegt im 16. Jahrhundert an einem Lagerfeuer in Frankreich. Zumindest lag er da bis eben noch. Du bist wo? In Südfrankreich. Genauer gesagt, in der Nähe von Marseille. Schauen Sie mich nicht so an, Professor. Ich werde aus dem Gerede Ihres EDV-Schergen auch nicht schlau. Also das Ganze muss sie mehr mitgenommen haben, als ich zunächst dachte. Ich merke keinen besonderen Unterschied. Ich habe den Kerl schon nicht verstanden, als er in Fleisch und Blut anwesend war. Hallo, ich bin da und kann euch hören. Findet euch damit ab. Ich bin wirklich in Frankreich. Und zwar im 16. Jahrhundert. Also du willst mir ernsthaft weismachen, du wärst durch Raum und Zeit gereist? JD, ich verstehe deine Skepsis. Ich habe selber einige Zeit gebraucht, diese Tatsache zu akzeptieren. Ich dachte, ich träume oder wäre in einem Koma. Aber all das, was ich hier sehe, rieche, schmecke und anfasse, ist real. Die Luft, die ich atme, ist real. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber ihr habt eine Art Direktverbindung zu mir in die Vergangenheit aufgebaut. Ihr wollt einen Beweis? Den bekommt ihr. JD, welches Datum habt ihr? Heute ist der 12. Oktober 2014. Okay. Und wie viel Uhr? Wir haben jetzt 3 Uhr durch. Super. Ja, und jetzt? Abwarten. Es dauert sicher noch einen kurzen Augenblick. Und während wir warten, könntest du mir erzählen, wie er auf das schmale Brett kommt? Ich würde im Rechner stecken. Nach dem Unfall entdeckte Jade ein sich bewegendes, schattenhaftes Abbild von deinem Gesicht im Monitor. Zunächst dachten wir, dass sie in ihre Moleküle zerlegt worden wären, aber dann schöpften wir die Hoffnung, sie wieder zurückholen zu können und begannen mit den Experimenten. Wir schickten Impulse in den verschiedensten Frequenzen und arbeiteten uns so lange vor, bis wir sie fanden. Impulse? Vielleicht höre ich ja deshalb in unregelmäßigen Abständen statisches Rauschen und eure Stimmen. Dann habe ich euren Experimenten sicherlich auch die Kopfschmerzen zu verdanken, die mich dann immer heimsuchen. Ja, aber das spricht doch eher dafür, dass du wirklich im Rechner steckst und nicht in der Vergangenheit. Du leidest an Halluzinationen, Shandy. Moment, ich schau mal nach. Danke. Ja, tschüss. Hier, das wurde gerade für Sie abgegeben. Ein Brief für mich? Sieht ganz schön alt und mitgenommen aus. Oh, das ist ein Foto von Lemmy. Was für ein Lemming? Doch kein Lemming. Das ist Lemmy Killmeister, der Sänger von Motorhead. Das ist eine Rockband, Mensch. Gönnen Sie sich doch mal Freizeit und etwas Musikkultur, Professor Winter. Ja, ja, Kultur, sicherlich. Das Foto wurde am 5. Dezember 81 in Hamburg aufgenommen. Die Jungs haben dort ein Konzert gegeben. Ich glaube, Messhalle hieß die Location. Dreh mal das Foto um. Hallo, du langes Elend. Ich hoffe, du trinkst den Milles immer brav ein für mich mit. Wenn ich wieder zurück bin, muss deine Leber trainiert sein. Grüße, Sean. PS, sag Winter, dass ich nicht deine bessere Hälfte bin. Was? Wie konnte er wissen, wie ich ihn nennen würde? Na, glaubt er mir jetzt endlich? Ich reise durch die Zeit. Und ich glaube fast, dass zumindest hin und wieder eure Experimente an meinen Reisen schuld waren. Ich springe hier nämlich wild durch die Weltgeschichte und weiß nie, wo ich als nächstes lande. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Wie? Wenn ich das wüsste, JD, wäre ich bereits auf dem Weg zu dir und würde dir für meinen Abreisetag einen kräftigen Tritt in den Hintern verpassen. Ist ja gut, ich glaube dir. Na also, geht doch. Apropos gehen. Wie geht's eigentlich Jade? Von der habe ich noch gar kein Wort gehört. Ist sie nicht da? Sie ist seit der Explosion krankgeschrieben. Explosion? Nun mal langsam. Was geht denn bei euch ab? Ach schon. Seitdem du weg bist, haben wir ganz schön Trouble. Bei dem Unfall ist uns die halbe Anlage durchgeschmort und wir konnten wochenlang den Beschleuniger nicht nutzen. Letzten Endes sah es dann doch schlimmer aus, als es wirklich war. Letzte Woche kam es dann zu einer Explosion, als Jade das Labor verlassen wollte. Aber keine Sorge, sie wurde nicht schwer verletzt. Die Ärzte behielten sie sicherheitshalber für eine Nacht im Krankenhaus. Sie erholt sich aber jetzt im Moment zu Hause von ihren Schrammen. Okay, Mann, Mann, Mann. Ihr habt vielleicht Schauergeschichten auf Lager. Was ist denn da hochgegangen? Keine Ahnung. Die Ermittler haben alles eingesammelt, was für sie wichtig war. Bislang konnte man uns aber nicht mal eine vage Vermutung mitteilen. Aber für den Moment würde mich aber mehr interessieren, was du die ganze Zeit getrieben hast. Viel zu viel, um dir jetzt alles erzählen zu können. Ich habe Sachen erlebt. Also, durch das Zeitreisen kann man ein bisschen durcheinander kommen, aber ich bin seit etwa 8 Monaten unterwegs. Also vermute ich, dass die Zeit für mich anders vergeht als für euch. Das kann durchaus sein. Eventuell werde ich etwas schlauer aus der Angelegenheit, wenn ich mir die Messwerte ansehe. Sie können ja Ihre kleine Konversation fortführen, während ich weg bin. Jetzt verrate mir mal, warum der Kerl so umgänglich geworden ist. Der ist seit dem Vorfall mit Jade wie ausgewechselt. Ich genieße es lieber, solange es von Dauer ist. Aber jetzt lenk mal nicht vom Thema ab. Ich will einen Schwank von deinen Reisen hören. Wo warst du denn so? Oder besser gesagt, wann und wo warst du? Ich hätte da eine kleine Geschichte für dich, die ich neulich erlebt habe. Eine Geschichte, die mitten im Kalten Krieg spielt. Sitzt du, hast Popcorn und eine Cola bereitstehen? Ach komm, leg schon los. Ich hab's bequem und höre dir zu. Also, es war im Jahr 1976. Gerade war ich wieder durch die Zeit gereist und landete ziemlich unsanft mitten in einem Haufen aus Geröll und Sand. Ehrlich, ich bin froh, dass ich immer noch meine Arbeitsklamotten anhatte. Die halten echt was aus. Um ein paar Schrammen am Leib reicher, stand ich auf und machte mir erst einmal ein Bild von der Lage. Soweit das Auge reichte, nur Sand, Fels und Gestein. Ich saß in der Wüste fest. Typisch, Murphy's Law. Was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ach, dein Lebensmotto, wenn ich mich recht entsinne. Und ich hasse es. Seltsam war, dass die Landschaft aussah, als wäre sie künstlich eingefärbt worden, in ein unnatürlich kräftiges Rot. Obwohl Menschen in der Nähe waren? Zu hören war jedenfalls nichts, das darauf hindeutete. Da meine Lage vom Rumstehen garantiert nicht besser werden würde, entschied ich mich für eine Richtung und lief los, in der Hoffnung, Rettung zu finden, bevor mich die Wüste umbringt. Ich war keine 400 Meter gegangen, als plötzlich die rote Farbe endete und in einen deutlich brauneren Farbton überging. Also wanderte ich den Rand des Farbübergangs ab. Nach einer Weile fand ich einen befestigten Schuppen. Ich klopfte. Aber niemand antwortete. Die Tür war unverschlossen. Auch drin war kein Mensch. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Lass mich raten, niemand hat dich hören können? Die einzige Antwort, die ich bekam, war vom Wind, der langsam an Stärke zunahm. In einem kraterförmigen Talkessel in der Nähe musste ich dann ein weiteres Mal staunen. Dort stand eine Mondstation, wie man sie in einem alten Science-Fiction-Film vermuten würde. Verschiedene Module waren dort aneinander gekoppelt worden und bildeten einen überschaubaren Gebäudekomplex. Auch hier war niemand zu sehen. Aus der Nähe betrachtet war der Anblick ernüchternd. Die Station war billig zusammengeschustert und garantiert nicht funktionsfähig. Es wirkte mehr wie eine Kulisse aus einem schlecht produzierten B-Movie. An den Luftschleusen prangten übrigens Hammer und Sichel. Die Kommunisten? Richtig. Das Symbol der UdSSR. Der Wind wurde zwischenzeitlich immer stärker. Also kehrte ich zum Schuppen zurück und sah mich um. Neben leeren Kisten standen dort noch Farbeimer, Holzleisten, Nägel und Werkzeug. Aber nichts zu essen oder zu trinken. Super. Vermutlich war die Filmcrew schon lange fort und ich würde hier elendlich verdursten. Mir blieb also nichts anderes übrig, als den Sturm, der aufzog, auszusitzen. Nach einigen Stunden wurde es wieder ruhiger. Kurz darauf hörte ich draußen ein Fahrzeug. Zwei Soldaten des amerikanischen Militärs parkten gerade einen Jeep und zuckten nervös zusammen, als ich sie ansprach. Guten Tag, die Herren. Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Immer langsam mit den jungen Pferden. Sie werden doch keinen unbewaffneten Mann erschießen, oder? Bei dem grimmigen Blick, den er mir entgegenbrachte, gab ich mir selber die Antwort. Natürlich würde er. Um es kurz zu machen, JD, er legte mir die silberne Acht an. Im Jeep ging es dann zur Basis. Dort sollte ich dem Commander vorgeführt werden. Während der Fahrt herrschte heiteres Schweigen. Aus den Soldaten bekam ich schon mal keine Informationen heraus. Als wir uns den Stützpunkt näherten, kamen für das Militär typische kastenförmige Gebäude und hohe Zäune mit Wachtürmen in Sicht. Falls ich innerhalb der US-Grenzen war, war das Gelände ungewöhnlich stark bewacht. Wir hielten und die Soldaten führten mich in Richtung des größten Gebäudes. Wenigstens ließ der Kerl nun die Waffe im Holster. Nicht, dass mich das sonderlich beruhigt hätte. Wir hatten etwa die Hälfte des Weges hinter uns gebracht, als eine Gestalt in einem langen, weißen Laborkittel an uns vorbeirauschte, die mir bekannt vorkam. Dulga, sind Sie es? Bitte? Sprechen Sie mit mir? Komm schon, Dulga, das finde ich echt nicht witzig. drauf reingefallen. Wenn ich die Herren bitten dürfte, meinem Assistenten von seinen Fesseln zu befreien? Sie sind nicht befugt, uns Befehle zu erteilen, Mr. Oh, entschuldigen Sie. Ich bin Dr. Jefferson. Hier ist mein Ausweis. Ich arbeite derzeit am Mars-Projekt und habe meinen Assistenten schon vermisst. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Wir haben ihn am Set aufgegriffen. Er wollte uns nicht sagen, was er denn da überhaupt vorhatte. Ich habe doch nach dem Film geschaut, den Sie doch die ganze Zeit gesucht haben. Die Bilder sind doch so wichtig und ich hätte schwören können, dass noch eine Filmkapsel im Schuppen lag. Leider habe ich mich geirrt. Warum sind Sie dafür alleine in die Wüste? Haben Sie eine Ahnung, wie gefährlich das ist? Ich bin noch gut zu Fuß. Und die knapp 2 Kilometer schaffe ich auch noch. Zugegeben, mit dem Sturm habe ich nicht gerechnet. Es war leichtsinnig von mir und es kommt auch wirklich nicht mehr vor. Das will ich auch hoffen. Und das nächste Mal geben Sie sich gleich zu erkennen, wenn Sie alleine auf dem Gelände herumstreifen. Sonst könnte eine Wache Sie noch für den Feind halten und Sie erschießen, ohne groß Fragen zu stellen. Er wird sich daran halten, meine Herren. Dafür verbürge ich mich. Sir. JD, ich war selten so erleichtert, diesen Kerl zu sehen. Jedenfalls, wir gingen dann in eins der Nebengebäude. Zielstrebig steuerte er dort ein Büro an, das er wohl passend zu seiner Deckidentität belegt hatte. Wir waren allein. Danke, Dulga. Ich dachte schon, ich wäre in echten Schwierigkeiten. Als erstes möchte ich wissen, woher Sie meinen richtigen Namen kennen und was Sie von den Bildern wissen. Wer ist denn eigentlich dieser Dulga? Scheint ja eine mysteriöse Type zu sein. Dulga? Du glaubst es nicht, aber der Kerl ist nicht mal von der Erde. Ein Außerirdischer? Ein Außerirdischer. Keiner von Louis Kohlköpfen, kein Alf, kein Time Lord, kein Morg vom Org, kein Michael Jackson. Nein, ein richtiger, echter, lebender Außerirdischer. Allerdings sieht er sehr menschlich aus. Dann ist er es wahrscheinlich auch. Nicht mit der Technik, die er bei sich hat. JD, Dulga kann mit einem Multitool durch Raum und Zeit reisen, nahezu jede historische Information aufrufen. Der Kerl weiß Dinge, die ein Mensch nicht wissen kann. Er hat in seinem Gerät ein verdammtes Holodeck von der Enterprise eingebaut. Nein, ich vermute, dass sein Äußeres nur Tarnung ist. Hat er dir denn gesagt, von wo er her ist? Einem kleinen, unbedeutenden Planeten in der Nähe der Betelgeuse vielleicht? Haha, wirklich witzig. Nein. Er kommt nicht von der Betelgeuse und er ist nicht mit Ford Prefect verwandt oder verschwägert. Wo er herkommt, hat er mir nicht verraten. Er behauptet, er gehöre einem Orden an, der sich Tempus Fugit Kongregation schimpft. Er selbst sei dort ein Revisor der Zeit. Was macht denn ein Revisor der Zeit auf der Erde? Die Revisoren sind in erster Linie Historiker. Sie zeichnen alle Ereignisse auf, von denen sie Kenntnis erlangen. Aber manchmal führen sie auch Korrekturen an den Zeitlinien durch, wenn diese nachträglich geändert werden. Dulga meint, das Gefüge der Realität würde kollabieren, wenn sie nicht ständig aufpassen würden, dass alles seinen geregelten Gang geht. Strange, oder? Dieser Dulga scheint interessant zu sein. Warum bringt er dich denn nicht zurück? Er reist durch die Zeit und spricht ja auch unsere Sprache. Scheinbar kann er mich nicht zurückbringen. Ein physikalisches Phänomen oder so. Er hat versucht, es mir zu erklären. Aber ich habe kein Wort davon verstanden. Ich wette, du würdest dich prächtig mit ihm verstehen. Bestätige, Subtext wahrgenommen. Ja. Nun, unsere Sprache versteht er wegen seinem Multitool. Das übersetzt automatisch jede Sprache für ihn. Mich interessiert aber eher, warum ich ebenfalls jede Sprache verstehe. Ich glaube, Jade fiel vor einigen Wochen auf, dass zwischen dem Rechner, in dem wir dich vermutet haben, und dem Server des Universalübersetzers reger Datenaustausch herrscht. Ich dachte, der wäre noch im experimentellen Stadium und noch meilenweit vom Echteinsatz entfernt. Dachte ich auch. Gut, dass du mich drauf ansprichst. Vielleicht sollten wir uns das die Tage genauer ansehen. Aber wie ging es denn bei euch weiter? Hatte der Kerl vielleicht Amnesie? Viel besser, JD. Viel besser. Ich höre. Dulga, ich bin's doch. Erinnern Sie sich denn nicht an mich? Ich kann mich nicht entsinnen, Ihnen je begegnet zu sein, Mr. Sean McKenzie. Ich komme aus dem Jahr 2014. Wollen Sie mich eigentlich veräppeln? Sarajevo, 1914. Sie haben mich und Serge Matasch im Doro angesprochen. Doro? Das Wirtshaus hieß Doro. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Dort haben sie uns offenbart, dass ich den Ersten Weltkrieg nicht verhindert, sondern durch das Ändern der Zeitlinie alles schlimmer gemacht hatte. Mr. McKenzie, ich war noch nie in meinem Leben in Sarajevo. Oh, ich dämlicher Eumel. Jetzt wird mir so einiges klar. Ich bin in Ihrer Vergangenheit, beziehungsweise ich habe Ihr zukünftiges Ich im Jahr 1914 getroffen. So konnten Sie mich und Serge so schnell finden, weil ich Depp es Ihnen gesagt habe. Stopp! Verraten Sie mir auf keinen Fall mehr Details. Warum denn? Sie sind doch Zeitreisender. Das sollte doch normal für Sie sein. Ja, aber Sie könnten die Zeitlinie verändern, indem Sie mir zu viel verraten. Wer weiß, vielleicht fälle ich eine andere Entscheidung, wenn ich mehr über die Umstände weiß. Oder Sie treffen erst dann die richtigen Entscheidungen und es geschieht so, wie ich es erlebt habe. Nun ja, ich würde sagen, da stecken wir in ewigen Zeitreisedilemma. Nein, es ist wirklich besser, wenn Sie alles Weitere für sich behalten. Gut, ich sage zu dem Thema nichts mehr. Falls Sie mich scannen wollen, lassen Sie das Mona gleich stecken. Sie haben auch in Sarajevo... Mr. McKenzie... Ist ja schon gut. Sie sind ja noch unentspannter als der Dulga, den ich bereits kenne. Kennen werde. Ach, diese dämliche Zeitreiselogik verknotet mir noch alle Hirnwindungen. Was machen Sie denn eigentlich hier? Dabei fällt mir ein, wo und wann ist denn hier? Sie sind in einer streng bewachten US-Militärbasis in Nevada. Wir schreiben das Jahr 1976 und ich glaube fast, dass es kein Zufall ist, dass wir uns hier begegnen. Wer weiß, vielleicht lenkt ja der große Chronotonenregulator Ihre Schritte geradewegs zu mir. Wer auch immer. Wenn er mich nicht nach Hause bringen kann, verschonen Sie mich bitte mit dem pseudoreligiösen Mist. Es tut mir leid, wenn ich Sie beleidigt haben sollte. Ich bin nicht in besonders guter Stimmung. Das sollten Sie aber. Ich arbeite an einer wichtigen Angelegenheit und befinde mich bei meinen Ermittlungen in einer Sackgasse. Und? Ich könnte Ihre Hilfe benötigen, Mr. McKenzie. In einer Angelegenheit, wie sie für Ihren Planeten wohl kaum bedeutender sein könnte. Rücken Sie schon raus damit. Worum geht es denn? Was halten Sie davon, wenn wir beide hier und heute den nuklearen Holocaust verhindern? Hallo Jade, was machst du denn hier? Hey JD, ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Nachdem ich deine SMS gestern Abend gelesen hatte, musste ich heute doch unbedingt vorbeikommen. Ich will mir die Aufzeichnung von eurem Gespräch mit Sean anhören. Da wirst du dir aber eine Menge Zeit nehmen müssen. Ich habe nämlich bis in die Nacht mit ihm geredet. Ui, meinst du nicht, in dem Fall wäre es vielleicht besser, gleich eine neue Verbindung zu ihm herzustellen? Na, sorry, da muss ich dich leider enttäuschen. So wie es aussieht, können wir ihn nicht beliebig anfunken. Wir erwischen ihn wohl in einer Schlafphase. Also es war mehr Glück als Verstand. Immerhin hat es mit unserer Methode etwa eine Woche gedauert. Also es kann sein, dass wir für eine weitere Verbindung nochmal von vorne suchen müssen. Professor Winter schaut sich im Moment nochmal die Ergebnisse von gestern an. Vielleicht findet er etwas, das uns weiterhilft. Hoffentlich muss ich das nächste Mal nicht erst im Krankenhaus landen, damit ihr beide zusammen an einem Strang zieht. Ich werde mein Bestes von Ihnen. Was da alles hätte passieren können. Ja? Ach, mir ist das langsam egal. Hier geht es um Menschenleben, Herrgott, nochmal. Ja! Ja! Oh, guten Tag, Miss Allah. Ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wieder in unseren Hallen zu sehen. Geht es Ihnen wieder besser? Siehst du, JD? Wenigstens einer weiß hier, was ich gehört. Danke, Professor. Ich bin zwar noch krankgeschrieben, aber soweit wieder auf dem Damm. Ich mache lediglich einen Höflichkeitsbesuch. Ach, jetzt verstehe ich. Sie sind wegen den Aufzeichnungen hier, die wir gestern gemacht haben. Richtig. Sagen Sie, wen hatten Sie denn da eigentlich gerade am Telefon? Das klang ja wirklich dramatisch. Das war meine Schwiegermutter. Sie siezen Ihre Schwiegermutter? Muss ja ein richtiges Herzchen sein. Sie kennen diesen Drachen nicht. Sie scheucht meine hochschwangere Frau stundenlang durchs Einkaufszentrum, obwohl sie weiß, dass sie sich schonen muss. Am besten reden wir nicht mehr drüber, sonst sinkt mein Puls heute gar nicht mehr auf normales Niveau. Okay. Und ich dachte schon, bei mir daheim wäre es hart gewesen. Bevor hier noch die große Therapiesitzung der geschädigten Schwiegersöhne beginnt, gönne ich mir lieber Sean's Aufzeichnung. Also, für die nächsten Stunden bin ich nicht mehr ansprechbar. Also, es war im Jahr 1976. Nuklearer Holocaust? Es gab keinen nuklearen Holocaust in den 70ern. Das ist richtig. So sollte es sein. Allerdings wurde... Die Zeitlinie verändert. Nicht schon wieder. Jetzt sagen Sie mir aber nicht, dass ich daran schuld bin. Ich habe außer mit Ihnen und den beiden Soldaten noch keinen Kontakt zu irgendjemandem in diesem Jahr gehabt. Das klingt, als hätten Sie bereits Erfahrung mit alternativen Zeitlinien. Ihre Begegnung mit meinem zukünftigen Ich, wie ich vermute? Sehr gut. Es könnte für diese Angelegenheit hilfreich sein. Sie reden davon, dass Sie meine Hilfe gebrauchen könnten. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich habe langsam den Eindruck, dass ich dazu verdammt bin, Ihnen ständig über den Weg zu laufen. Das Beste wäre, wenn Sie mir erst einmal sagen, worum es denn eigentlich geht. Sie haben recht. Wie Sie vielleicht wissen, starteten die USA 1975 zwei Raketen, die mit jeweils einer Sonde bestückt waren und ihre Reise zum Mars antraten. Sie meinen das Viking-Programm. Es ranken sich einige Verschwörungsgeschichten um diese Sonden und die Bilder, die sie nach Hause sandten. Richtig. Aber sie greifen den Ereignissen voraus, Mr. McKenzie. Also, der Reihe nach. Etwa ein Jahr dauerte die Reise der Viking-Sonden, bis sie den Mars-Orbit erreichten. Dort trennten sich die Landeeinheiten von dem Teil, der als Orbiter weiter um den Mars kreisen würde. Zusammen sandten sie erstmals Bilder von den Oberflächen des Mars und seiner Monde Deimos und Phobos zur Erde zurück. Rund 40.000 Bilder kamen dabei zusammen. Für mich klingt das soweit nach einer durchweg friedlichen Mission. Wenn ich mich recht entsinne, wurde sie dann aber von UFO-Fanatikern ins Lächerliche gezogen. Mir fällt nur nicht mehr ein, womit. Mein Mona liefert zu solchen Ereignissen leider keine Daten. Sie täuschen sich sicherlich. Richtig ist allerdings, dass die Mission an sich keinen kriegerischen Aspekten unterlag. Eigentlich hätte sich nur die Fachwelt eingehender mit dem Bildmaterial der Sonden beschäftigen sollen, aber es kam zu einer Störung im Protokoll. Sie meinen so wie in... Stimmt, ich vergaß. Nur nichts über Ihre Zukunft verraten. Worin lag denn die Störung? Am 25.07.1976 schoss der Orbiter der Viking 1-Sonde ein bemerkenswertes Foto. Zu dieser Zeit lichtete Viking 1 das Hochland der nördlichen Hemisphäre des Mars ab. Man nennt diesen Landstrich Cydonia Mensae. Er liegt zwischen den Regionen Acidalia Planitia und Arabia Terra bei 37 Grad nördlicher Breite und 12,8 Grad westlicher Länge. An der breitesten Stelle durchmisst es 854 Kilometer und... Kommen Sie auf den Punkt, Dulger. Ich brauche keine Wegbeschreibung. Ich will ja nicht persönlich vorbeifliegen und mich da umschauen. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie? Naja, ich sehe den typischen rötlich-braunen Grund des Mars. Überall liegt Geröll, Felsen ragen auf und man sieht jede Menge Krater. Richtig. Das sind alles Impaktkrater, die von Meteoriten verursacht wurden. Acidalia Planitia war übrigens vor Milliarden Jahren mal von Wassermassen bedeckt und Cydonia Mensae lag an dessen südöstlicher Küstenregion. Das ist ja alles schrecklich interessant, aber worauf wollen Sie denn hinaus? Ist das wirklich alles, was Sie hier im Bild sehen? Also wenn Sie mich schon so fragen... Nein, nichts. Moment, warten Sie. Hier vorne ist etwas in einer dezent anderen Farbe, aber es ist zu klein, um etwas erkennen zu können. Kann man in das Bild reinzoomen? Natürlich. Ich stelle auf 25-fache Vergrößerung. Da sollte es schon deutlicher werden. Hey, das ist doch diese komische Mondstation, die ich draußen in der Wüste gefunden habe. Wie kommt die denn in das Bild? Das, Mr. McKenzie, versuche ich herauszufinden. Meine Spur endet in dieser Einrichtung. Hier liegt der Ursprung dieser Bilder. Aber ich bin, seit ich mich hier aufhalte, noch keinen Schritt weitergekommen. Was ist denn an dem Bild so brisant? Ich meine, es ist definitiv eine Fälschung. Aber was macht es denn gefährlich genug, um einen atomaren Krieg auszulösen? Schauen Sie sich die Station nochmal genauer an. Da laust mich ja der Affe. Von oben sieht man ganz deutlich Hammer und Sichel. Sie meinen doch nicht etwa... Okay, der Verschwörungstheoretiker ist wach geworden. Kurz überlegen. Die Bilder wurden von amerikanischen Sonden geschossen. 2 Kilometer von der Basis entfernt hat jemand den Boden großzügig mit roter Farbe eingedeckt und eine Kulisse aufgebaut. Das Militär hat Film- und/oder Fotoaufnahmen der Basis erstellt und dann in die Bilder hineinretuschiert. Aber wozu? Welchen Vorteil sollten die Amis denn davon haben, wenn die Weltbevölkerung glaubt, die Sowjets hätten eine Basis auf dem Mars? Haben Sie Ihren Film gefunden, Sir? Hände hoch und keine Bewegung! Hey, warum fährt denn jetzt der Rechner runter? Ah, so leid es mir tut, Miss Allah. Aber ich fürchte, wir werden bis morgen eine Pause einlegen müssen. Wegen Wartungsarbeiten werden alle Rechner in den Laboren dieses Bereichs abgeschaltet. Och, schade. Gerade wo es so spannend wurde. Ach, mach dir nichts draus, Jade. Du kannst doch morgen wiederkommen. Oder ich erzähl dir bei einem Bier, wie es weitergeht. Ich komme gerne auf ein Bier mit ins Millis. Aber wenn du auch nur ein Wort spoilerst, wirst du einen Urlaub in die Ewigkeit antreten. In diesem Fall denke ich, dass ich Sie nicht mehr wiedersehen werde, Herr Professor. Ich Sie auch, Winter. Bis morgen. Kein Scheiß? Sean reist seit Monaten durch die Zeit? So schaut's aus, Chuck. Mann, was stellt ihr nur immer wieder im Labor an? Wenn ich nicht so dringend auf das Geld angewiesen wäre, würde ich mir einen anderen Job suchen. So wie du vom Pech verfolgt bist, rate ich dir, vom Labor fernzubleiben. An der Pforte scheint es sicherer zu sein. Stimmt, da gehen ja auch keine Bomben hoch. Da kann ich nur zustimmen. Sie sind also immer noch der Ansicht, dass es kein Unfall war. Obwohl uns die Sprengstoffexperten beruhigen wollen und man nichts, aber auch gar nichts finden konnte, das auf einen Anschlag deutet. Nee, ich glaub das nicht. Was soll denn einfach bei uns so explodieren? Ich hab mal von Laptop-Akkus gehört, die es kraftvoll zerlegt haben soll. Komisch, das gleiche hat auch Winter gesagt. Ja, nur dass es Mumpitz ist. Okay, sowas kam schon vor. Aber mit einer solchen Sprengwirkung, totaler Unfug. Abgesehen davon konnten die Ermittler auch das nicht bestätigen. Also treibt eventuell doch ein Saboteur im Institut sein Unwesen. Gruselige Vorstellung. Ich will ja nicht den Abend sprengen, Leute. Aber ich muss langsam los. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Kannst du mich vielleicht am Park rauslassen? Dann würde ich gleich mitkommen. Klar, kein Thema. Liegt dir auf dem Weg. Sicher, Jade? Ja, du, ich bin hundemüde. Wir sehen uns ja morgen wieder. Danke für die Einladung zum Bier. Das müssen wir demnächst mal wiederholen. Gerne. Ciao. Tschüss. Jo, ciao. Dann trinke ich halt mein Bier alleine. Ach, Sean. Wenn ich da nur eine Idee hätte, wie ich dich zurückholen könnte. Barmann, 2 Talisker bitte. Einen guten Geschmack haben Sie da aber. Das ist meine Lieblingssorte. Das hatte ich gehofft, Mr. Doe. Darum habe ich gleich 2 bestellt. Ich hasse es, alleine trinken zu müssen. Danke. Woher kennen Sie meinen Namen? Entspannen Sie sich, Professor. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Thomas Smith, mein Name. Da Sie mich zu kennen scheinen, spare ich mir die Vorstellung. Was wollen Sie? Kommen Sie immer direkt zum Ziel, Professor Doe. Das werden die Damen sicherlich nicht so gerne haben. Ich habe weder Zeit noch Nerven für irgendwelche Spielchen, Mr. Smith. Ich frage noch einmal, was wollen Sie? Sollten Sie sich nicht lieber zunächst Gedanken darüber machen, wer ich bin, bevor Sie über mein Anliegen nachgrübeln? Super. Ein philosophierender Fremder, der mit mir Kants Grundsatzfragen abklappern will. Na schön, wer sind Sie? Das verrate ich Ihnen nicht. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Ich dagegen kann Ihnen sagen, wer Sie sind. Ihr Vater Frederick war als US-Soldat in München stationiert, als er Ihre Mutter kennenlernte. Sie ist Londonerin und heißt Ruby, wenn ich mich recht entsinne. Heute sind ihre Eltern geschieden, der Vater daheim in den USA und ihre Mutter arbeitet in Brüssel am Europäischen Gerichtshof. Wollte sie nicht unlängst in Ruhestand gehen? Nun, egal. Sie wuchsen in Deutschland und Belgien auf, gingen auf die verschiedensten Internate und waren ein schwieriges Kind. Sie haben bis heute arge Probleme mit Autoritätspersonen und ecken daher oft mit ihnen an. Ich lasse mir halt ungern sagen, was und wie ich zu denken habe. Glauben Sie mir, Mr. Doe, das kann ich nur allzu gut nachvollziehen. was sie immer wieder vor schlimmere Konsequenzen gerettet hat, ist ihr Genie. Sie lernen unglaublich schnell und zogen ihr Studium der Physik in Rekordzeit durch. Sie promovierten in Quantenmechanik und lernten in Folge an verschiedenen Universitäten. Ein Punkt in ihrem Lebenslauf, den sie mit Professor Winter teilen, oder? Ja, wir trafen uns in den 90ern in Cambridge. Rührt aus dieser Zeit nicht auch ihre herzliche Feindschaft? Wir haben unsere Differenzen, aber schön, dass sie mein Leben so amüsiert. Ich mache mich doch nicht über sie lustig, Mr. Doe. Ich mache ihnen lediglich klar, wie gut ich sie kenne. Sie erwarben in Cambridge ihre Professur. Aufgrund ihrer Veröffentlichungen in einschlägigen Fachmagazinen wurde das CERN auf sie aufmerksam und warb sie ab. Es muss sie gewurmt haben, als 3 Jahre später ihr ärgster Gegenspieler nachzog und ebenfalls am CERN anfing. Ich bin durch mein Können hier gelandet. Winter konnte nur durch seine Freundschaft zum Direktor überhaupt Fuß fassen. Nun gut, Sie kennen meinen offiziellen Lebenslauf. Sie wissen, wer ich bin. Und nun? Ich weiß nicht nur, wer Sie sind, Mr. Doe, sondern auch, was Sie wollen. Oder besser gesagt, was Sie brauchen. Sie brauchen Geld. Dringend. Und eine ganze Menge davon. Mir gefällt die Richtung nicht, die das Gespräch einschlägt. Seit der Scheidung von Ihrer Frau Clarissa im letzten Jahr zahlen Sie Alimente. Bei dem großen Börsencrash vor 6 Jahren haben Sie eine große Summe Vermögen verspekuliert und Sie haben ein kleines Problem mit Sportwetten. Das Gespräch ist hiermit beendet. Bitte, Professor, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um Sie zu bedrohen. Nein, ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Ich will Ihnen bei Ihrem Problem helfen. Ja, und wie? Ich arbeite für eine Organisation, die auf Ihre Erkenntnisse im Bereich der Quantenmechanik zurückgreifen möchte. Während Sie hier am CERN Grundlagenforschung betreiben, machen wir uns schon seit langem Gedanken über die praktische Anwendung Ihrer Ideen. Wo ist das Problem? Unsere Ergebnisse werden doch öffentlich gemacht. Professor, wir wissen doch beide, mit welcher Zeitverzögerung die Erkenntnisse der CERN-Forschung publik gemacht werden. Politik ist an Ihrem Institut immer der bremsende Faktor. Sie wollen, dass ich für Sie spioniere? Um Gottes Willen, spionieren, ein so hässliches Wort. Nein, wir möchten uns nur das Recht sichern, als Erste von allem Neuen zu erfahren, das Sie bei Ihren Forschungen herausfinden. Im Gegenzug bieten wir Ihnen an, Ihnen bei Ihrem finanziellen Desaster aus der Misere zu helfen. Ich weiß nicht. Mir behagt der Gedanke gar nicht. Ich möchte Sie nicht drängen. Lassen Sie sich Zeit. Ich habe nicht direkt mit einer Antwort gerechnet. Schlafen Sie darüber und rufen Sie mich an, wenn Sie sich entschieden haben. Hier ist meine Karte. MNTD. Thomas Smith. Wofür steht MNTD? Das werden Sie zu gegebener Zeit erfahren, Professor. Ich verabschiede mich. Vergessen Sie nicht, Ihren Talisker zu trinken, bevor er warm wird. Wehe, ihr habt bei den Wartungsarbeiten die Aufzeichnung geschreddert. Nein, nein, das würden wir uns nie trauen, Miss Allard. Das will ich auch gehofft haben. Wenn ich das Ende der Geschichte nicht erfahre, muss ich sterben. Na, wir wollen doch mal nicht übertreiben. Hey, das wäre, als lesen Sie einen Krimi, der Name des Mörders wird verraten und dann müssen Sie feststellen, dass jemand die letzte Seite rausgerissen hat. Zum Glück handelt es sich ja nicht um einen Krimi. Haben Sie es denn schon bis zum Ende durchgehört? Was halten Sie denn von der Geschichte? Nein, ich habe es nur teilweise mitbekommen, als ich im Labor gearbeitet hatte. Ich finde die Story doch arg an den Haaren herbeigezogen. Also ich finde es bis jetzt total spannend und ich werde jetzt weiterhören. Also, solange ich die Kopfhörer auf habe, möchte ich nicht unterbrochen werden. Immerhin wissen wir jetzt, wer hier im Labor die Hosen anhat. Wie Professor Winter? Ja, den Eindruck habe ich auch langsam. Guten Tag, die Herren. Oh, hallo Herr Direktor. Womit kann ich Ihnen denn helfen? Sie haben neulich erwähnt, dass Miss Allard einen USB-Stick mit den Daten von den zerstörten Rechnern retten konnte. Ich wollte mir die Daten mal anschauen, konnte sie aber nicht im Netzwerk finden. Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht zurückgespielt. Aber ich habe den Stick in meinem Schreibtisch eingeschlossen. Einen Augenblick, ich hole ihn gerade. Apropos, was macht denn Miss Allard hier? Ich dachte, sie ist noch krankgeschrieben. Ach, sie ist zu Besuch hier und hört sich die Aufzeichnung mit Mr. McKenzie an. Verdammt! Mir schwant Übles. Sagen Sie mir nicht, dass der Datenstick fort ist. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Stick noch am selben Tag in diese Schublade eingeschlossen und nicht mehr rausgeholt. Er ist aber auch nicht dazwischen gerutscht. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich haben sie ihn doch zwischendurch herausgeholt. Suchen Sie ihn und bringen Sie ihn umgehend zu mir. Treiben Sie den Stick wieder auf. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich suchen. Wo verdammt kann der Stick nur geblieben sein? Professor, haben Sie vielleicht... Keine Chance. Ich war nicht an Ihrem Schreibtisch. Abgesehen davon habe ich doch keinen Schlüssel. Vielleicht wollten Sie ihn dort reinlegen und er ist wo ganz anders. Warten Sie, ich helfe Ihnen suchen. Irgendwo muss er ja sein. Sehr schön. Und nun lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Ach du liebe Güte. Das ist doch der Soldat, der mich in Handschellen gelegt hat. Korrekt. Ich fand euch zwei Vögel direkt unkoscher. Gut, dass ich euch gefolgt bin. Interessante Unterhaltung, die ihr da geführt habt. Zu dieser hätte ich auch gleich mal ein paar Fragen. Wer sind Sie wirklich? Ich trage ein Namensschild an meiner Uniform. Sie müssen es nur lesen. Dass da Black steht, sehe ich selber. Aber ich glaube nicht, dass das Ihr Name ist. Mr. McKenzie, bringen Sie uns nicht in noch mehr Schwierigkeiten. Nein, nein, lassen Sie ihn nur. Ich würde gerne hören, was er zu sagen hat. Zum einen sehen Sie für mich etwas zu alt aus, um nur Private zu sein. Immerhin Second Class. Auch dann noch. Und selbst wenn, ein einfacher Private Second Class würde bei einer solchen Entdeckung nicht noch ein Schwätzchen mit den Verhafteten führen, sondern einfach festnehmen und zu den Zellen bringen. Also frage ich Sie noch einmal, wer sind Sie wirklich? Fürs Erste bin ich Private Black für Sie. Auf das Second Class verzichte ich ausnahmsweise. Ziemlich mutig und dumm, jemanden mit einer Waffe so dreist die Stirn zu bieten. Nur fürs Protokoll, ich war kooperativ. Dann werden Sie mir ja sicher auch meine Fragen beantworten. Was meinten Sie vorhin mit nuklearem Holocaust? Nun, Red schon. Aber wenn ich dadurch die Zeitlinie verändere? Die Zeitlinie? Wird sich nicht von alleine korrigieren, wenn Sie hier eine Kugel in den Kopf bekommen. Sie sollten auf Ihren Kollegen hören. Und wenn Sie schon dabei sind, warum reden Sie von Zeitlinien? JD, ich erspare dir an der Stelle den Sermon, den Dulger abließ. Er erklärte dem Soldaten, wer wir waren, was es mit seinen Zeitreisen auf sich hatte und dass die Zeitlinie durch manipulierte Fotos geändert worden war. Zunächst war er skeptisch, aber dann ließ er die Waffe sinken. Diese Zeitreisetechnik ist sicher sehr nützlich. Wir sollten sowas im Kreml haben. Ich glaube Ihnen, fürs Erste. Alexei Lukjanenko ist mein Name. Da wir uns in den 70ern befinden, vermute ich mal, dass Sie vom KGB sind. Schlaues Kerlchen. Ich wundere mich schon, dass die Amis bislang noch keinen Verdacht geschöpft haben. Der ungehemmte Konsum hat ihr Gehirn verstopft. Was machen Sie hier? Im Grunde dasselbe wie Sie. Ich infiltriere diese Basis, um herauszufinden, ob für Mütterchen Russland gefährliche Entwicklungen im Gange sind. Sie infiltrieren doch wohl nicht aufs Geratewohl. Wir haben viele Einrichtungen der USA unterwandert. Ehrlich gesagt ist der CIA kein wirklicher Gegner für uns. Die Imperialisten beschäftigen sich meist mehr mit Bürokratie und politischem Schattenboxen. Aber Sie haben recht. Wir sind einer Sache auf der Spur, die uns hierher geführt hat. Scheinbar hat eine Organisation die USA bei der Viking-Mission beraten und sucht diese als Gelegenheit für Propaganda gegen meine Heimat zu nutzen. Eine Organisation? Ich weiß nicht viel darüber, denn sie hält sich sehr bedeckt. Es hat uns Monate gekostet, alleine um einen Namen herauszufinden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur ein Deckname ist. Wie lautet der Name denn? Quantum. Klingt vertraut. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Ich bin schon seit 2 Wochen hier und komme keinen Schritt weiter. Und dann tauchen Sie zwei hier auf. Als ich Ihr Gespräch belauschte, wusste ich, dass das meine Chance ist. Dulga, Sie wollten noch erzählen, welche nukleare Gefahr uns droht. Das ist richtig. Nachdem das Foto, das ich Ihnen gezeigt habe, in der Presse auftaucht, wird es in aller Welt publiziert. Militärexperten behaupten, Raketenabschussbasen auf den Bildern entdecken zu können, die neuartige Waffen enthalten sollen, die in kurzer Zeit die Entfernung zur Erde zurücklegen können. So wäre es den Sowjets möglich, die westliche Welt mit Atomsprengköpfen zu bombardieren und die Hände in Unschuld zu waschen. Da der Angriff aus dem All kommt und kein Abschuss in Russland verzeichnet werden kann, wäre das die ideale Ausgangsposition für eine Eroberung des demokratischen Westens, der dann in Trümmern liegen würde. Diabolisch. Das klingt ja fast, als würden sie das bewundern. Wenn so etwas technisch möglich wäre, warum nicht? Man muss sich eben absichern, bevor der Feind auf dieselbe Idee kommt. Wieso sollten die Menschen diesen Science-Fiction-Unfug überhaupt glauben? Das klingt total weit hergeholt. Menschenmassen sind eben leicht in Angst zu versetzen. Wenn erst einmal der Funke der Furcht übergesprungen ist, wird der Verstand ausgeschaltet und die Masse ist lenkbar. Zudem ist der Mensch bei weitem nicht so intelligent und unbeeinflussbar, wie er gerne glaubt. Seien Sie versichert, das trifft nicht nur auf die Menschen zu. Die Frage ist aber, warum sollte man solch eine Fälschung überhaupt erst erstellen? Was für einen Vorteil sollten die Amerikaner dadurch haben? Ich glaube, es geht hier um deutlich mehr Lokalpolitik, als es zunächst den Anschein macht. Wie meinen Sie das? Die USA haben derzeit innen- und außenpolitisch einen schweren Stand. Seit der Mondlandung 69 hatten sie keine wirklich positive Publicity mehr. Seitdem ging es mehr oder weniger bergab. Sie haben letztes Jahr endgültig den Vietnamkrieg als verloren aufgegeben. Nixon sorgte für den Watergate-Skandal und dieses Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen an. Das Volk will endlich wieder einen Demokraten an der Spitze. Aber die Republikaner sind nicht gewillt, diesen Posten aufzugeben. Sie haben recht. Ich lese in meinem Monat, dass der republikanische Kandidat nicht sehr beliebt war. Dieser Idiot Gerald Ford hat nach der Watergate-Affäre die Geschäfte von Nixon übernommen und ihm sogleich eine Generalamnestie gewährt. Damit war er für die Justiz nicht mehr angreifbar. Das kam natürlich beim Volk nicht besonders gut an. In der UdSSR haben wir es besser. Wenn man keine freie Presse hat, kann man so etwas intern regeln. Haben damals nicht die Demokraten dann das Steuer übernommen? Moment, es war ein ganz bekannter Name. Jimmy Carter war der demokratische Kandidat. Genau der war's! Aber der hat verloren. Bitte? Da haben wir auch schon unsere Änderung. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Die Republikaner wollen mit aller Gewalt an der Macht bleiben, aber nach einem verlorenen Krieg, der Schande durch Nixon und dessen ungeschickten Nachfolger, stehen die Zeichen auf Niederlage. Dann tritt eine Organisation an die Machthaber heran und unterbreitet einen Plan, wie man dem Volk einreden kann, dass es besser ist, wenn es zu keinem Machtwechsel kommt. Dass man eine starke militärische Führung benötigt. Die Viking-Mission läuft bereits, Fotos werden von den Sonden zur Erde gesandt und hier erstellt ein Team Bilder von einer angeblichen Sowjet-Mars-Basis in der Wüste Nevadas. Diese Fotos werden in die Originalaufnahmen hineinretuschiert und der Plan nimmt seinen Lauf. Aber wie kommt es denn zum nuklearen Desaster? So gerne ich die Imperialisten besiegt sehen würde, aber die ganze Sache wirft auf mein Land ein schlechtes Licht. Nachdem Ford die Wahl gewonnen hat, werden schon wenige Monate später Pläne für die sogenannte Strategic Defense Initiative in Angriff genommen. SDI? Das Star Wars-Programm aus den Anfang 80ern? Das war doch unter Ronald Reagan. Ein Cowboy als Präsident? Machen Sie sich nicht lächerlich. Ha, das hat damals richtig Ärger gegeben und die Beziehung zwischen Ost und West nochmal verschärft. Man hat die Pläne, taktische Atomwaffen im All zu stationieren, dann aber ruhen lassen. Ein Glück. Sonst hätte es bestimmt gut gerumst. Es hat gut gerumst. Und zwar am 23. April 78. In dieser Zeitlinie hat die republikanische Regierung die Pläne durchgezogen. Die Waffen sollten stationiert werden, als die Lage eskalierte und beide Blöcke den Erstschlag zuvorkommen wollten und gemeinsam den Planeten unbewohnbar machten. Was ist mit den Menschen? Besteht Hoffnung? Für die Erde schon. Die kann ein paar Millionen Jahre warten. Aber die Menschheit wird dabei ausgelöscht und aus den Geschichtsbüchern getilgt werden. Oh mein Gott. Wir müssen das unbedingt verhindern. Das will ich meinen. Ich fänd's töfte, wenn ich noch geboren werde. Wir müssen an diese Fotos ran. Alexei, gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Negative der Fotos, die für die Presse bestimmt sind, in die Finger bekommen? Ich denke schon. Und ich glaube, ich weiß auch, wo wir zuerst suchen sollten. Was haben Sie denn damit vor? Wir sollten die Fotos ebenfalls manipulieren. Die Station muss raus. Dann zeichne ich etwas anderes an die Stelle. Etwas, das von der Presse dermaßen lächerlich gemacht wird, dass die Republikaner ihren Plan fallen lassen müssen. Was denn? Wie wär's denn mit einer Karikatur von Nixon? Sie sind richtig. Das könnte sogar funktionieren. Dann sollten wir besser keine Zeit verlieren. Eins finde ich an dieser Sache aber richtig unheimlich. Was denn? Geht's nur mir so? Oder findet keiner, dass es ein unglaublicher Zufall ist, dass der nukleare Holocaust mit Fotos vom Mars und seinen Monden erst möglich gemacht wird? Das verstehe ich nicht. Nun ja, Mars, Phobos und Deimos sind Namen aus der griechischen Mythologie und bedeuten so viel wie Krieg, Furcht und Schrecken. Können den Datenstick nicht mehr finden? Wissen Sie eigentlich, was für eine unglaubliche Schlamperei das ist? Ich versuche hier unsere Köpfe aus der Schlinge zu ziehen und Sie verschlimmern nur noch die eh kaum zu rettende Situation, indem Sie sich solch peinliche Fehler leisten. Es tut mir sehr leid, Herr Direktor. Ich weiß nicht, wie der USB-Stick abhanden kommen konnte. Ich schwöre, er war im Schreibtisch eingeschlossen. Ja, soll er denn von alleine da rausspaziert sein? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, er wäre gestohlen worden. Wer und warum sollte denn an Ihren Schreibtisch gehen? Er war doch abgeschlossen. Ich weiß. Es sind keine Spuren eines Einbruchs zu sehen. Vielleicht hatte der Dieb ja einen Zweitschlüssel. Ich will keine Ausflüchte mehr hören, Professor Doe. Schaffen Sie mir wenigstens die Aufzeichnungen von Mr. McKenzie her. Ich überlege mir in der Zwischenzeit, wie wir in dieser Sache weiter vorgehen werden. Ja, Herr Direktor, sofort. Es ist zum Kotzen. Kann dir nicht einmal was gut gehen. Hallo Friedrich. Alles klar? Ach Philipp, komm doch rein. Es ist zum Mäusemelken. Was war denn los? Ich gehe hier gerade den Flur entlang, da muss ich euren Streit mit anhören und Mr. Doe flitzt wie von einer Tarantel gestochen aus deinem Büro. Ich war wohl nicht zu überhören, wie? Leise Schall meint wie ein Drill-Sergeant. Ja, das gefällt mir. Philipp. Die Situation ist so unglaublich verfahren. Ich wollte den Professor gar nicht so anbrüllen. Ich kann nicht behaupten, es nicht genossen zu haben. Du wirst ihm die Sache von Cambridge nie verzeihen, oder? Keine Chance. Ich mache mir eher Sorgen um dich. So laut und unbeherrscht kenne ich dich gar nicht. Ach, Philipp. In der letzten Zeit wächst der Druck auf mich. Ich versuche, das von euch fernzuhalten. Seit dem Unfall vor 2 Monaten bedrängen mich immer mehr Regierungen und Kontrollstellen auf eine Art und Weise... Du solltest das doch langsam gewohnt sein, oder? So war es noch nie. Man wirft uns Inkompetenz vor. Ich höre die Säge, die an meinem Stuhl arbeitet, Philipp. Wenn wir nicht bald einen echten Erfolg vorweisen können, um unseren Ruf wiederherzustellen, dann weiß ich nicht, wie lange ich mich noch auf diesem Posten halten kann. Und ich kann dir nicht sagen, wessen Köpfe noch rollen werden, wenn ich euch nicht mehr schützen kann. Selten so beschissen gepennt. Ugh, kein Bock auf Arbeit. War das die Tür? Wer klingelt denn um die Uhrzeit bei mir? Komisch. Niemand da. Hallo? Hallo? Ach, haben die Nachbarskinder mir wieder einen Streich gespielt? Zum Kotzen diese... Moment. Was ist denn das? Ein Umschlag. Da scheint was drin zu sein. Ich glaube, ich stehe im Wald. Der USB-Stick. Oh, da ist ja noch ein Zettel drin. Wir hörten von Ihrer misslichen Lage. Achten Sie in Zukunft besser auf Ihr Eigentum. Ein Freund. Wer könnte nur... Ach egal, ich hab den USB-Stick wieder, yeah! Hier vorne, das zweite Büro auf der rechten Seite ist es. Habt ihr noch den Schlüssel, den ich euch gegeben habe? Hier. Aber was ist mit dem Mann, der da vorne steht? Die Wache? Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wie wollen Sie sich denn kümmern? Keine Sorge, ich werde nur ein Schwätzchen unter Kollegen mit ihm führen. Sauber, wir sind bereit. Viel Glück. Hey, Kamerad! Schnell, Dulger! Solange der Soldat wegschaut, sollten wir zusehen, reinzukommen. Drin. Puh. Durchsuchen Sie die Schränke auf der linken Seite. Ich nehme die zur rechten vor. Hab's. Zeigen Sie mal. Tatsächlich. Und die Umschläge für die größten Presseagenturen sind auch schon vorbereitet. Hier liegt eine Anweisung. Fotos 12-mal vervielfältigen und mit den Pressemeldungen verschicken. Komisch. In der Meldung steht nichts von der Sowjetbasis. Ich vermute, die tun so, als würde unser Bild aus Versehen mitgesandt werden. Das macht sogar Sinn. Wenn die Journalisten von selber auf die Idee kommen, dass da was ist und auch selber recherchieren und die NASA dann auch noch so tut, als hätte man das vor der Öffentlichkeit zunächst geheim halten wollen, wirkt es viel glaubwürdiger. Warum denken die Menschen eigentlich so unglaublich kompliziert? Weil die Regierungen nicht trauen. Ganz besonders nicht in diesen Zeiten. Verschwörungstheorien erfreuten sich in den letzten 100 Jahren nicht ohne Grund großer Beliebtheit. Könntet ihr nicht einfach mal nett zueinander sein, ohne gleich die gesamte Existenz eurer Spezies aufs Spiel zu setzen? Das hat vor knapp 2000 Jahren schon mal jemand vorgeschlagen. Und? Was wurde aus ihm? Wir haben ihn an ein Kreuz genagelt. Wir sollten uns besser wieder unseren Problemen zuwenden. Gerne. Hier haben wir auch schon das korrekte Negativ. Wie bearbeiten wir das denn nun? Da kann mein Mona hilfreich sein. Moment. Ich klemme es hier an, zoome herein und nun... Sie können nun mit diesem Stift beliebige Veränderungen vornehmen. Das Mona nutzt eine Theta-Ionenstrahlung, um... Sparen wir uns die Theorie und machen lieber hin, bevor wir noch entdeckt werden. Hey, das funktioniert ja super. Ich wünschte, Photoshop wäre so komfortabel. Seid ihr fertig? Es gibt Ärger. Wir müssen uns beeilen. Nicht mehr lange. Wir müssen jetzt los. Shit, ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Aber ich hoffe, es langt. Was ist denn mit der Wache? Ach, der fing an, Stress zu machen. Ich musste ihn ruhig stellen. Jetzt aber los. Fertig. Alles ist wieder an seinem Platz. Rückstellen ist gut. Der arme Kerl kann sich ja die Rückenhaare abzählen. Das sah schon beim Exorzisten nicht gesund aus. Hört auf mit dem Schwafeln und kommt endlich! Schnell! Ich hoffe, wir sind nicht entdeckt worden. Da vorne rein! Warum beeilen wir uns eigentlich? Ich höre ja nicht mal einen Alarm. Sie haben recht. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Schlaues Bürschchen. Was soll denn das nun wieder, Alexei? Wir haben doch dasselbe Ziel. Wir haben unsere Mission abgeschlossen. Aber Sie besitzen etwas, das ich gerne hätte. Das Mona. Korrekt. Ich will es haben. Ich wusste doch gleich, dass es eine Schnapsidee war, Ihnen davon zu erzählen. Kommunisten kann man genauso wenig trauen wie euren verhassten Imperialisten. Dafür ist es nun zu spät. Her damit. Wir werden die Feinde der UdSSR zerquetschen, wenn wir eine solch mächtige Waffe haben. Und wie werden Sie unsere Leichen erklären? Sie sind Spione des KGB, die meinen Kameraden das Genick gebrochen haben und von mir beim Spionieren erwischt wurden. Leider war ich gezwungen, sie auf der Flucht zu erschießen. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Ich werde einem Sterbenden doch nicht seinen letzten Wunsch abschlagen. Sorgen Sie dafür, dass die Bilder auch wirklich ihren Bestimmungsort erreichen. keine Sorge. Das hat für mich nach wie vor Priorität. Scheiße! Nicht schon wieder diese Kopfschmerzen! Hey, keine Spielchen! JD, also wenn du dachtest, ich wollte dir wegen der Kopfschmerzen einen Vorwurf machen, sei dir sicher, ich war in diesem Moment richtig froh darüber. Ich wusste, dass ich nur in jedem Moment wegzappen und durch die Zeit reisen würde. Alexei war durch mich kurz abgelenkt. Dulger schaltete schnell und gab neue Raumzeitkoordinaten in seinen Mona ein. Denken Sie an die Bilder, Mr. Lukianenko. Mr. McKenzie, wir sehen uns in Sarajevo. Hä? Was? Haha, ausgetrickst. Er war schon weg, als sie schossen. Einen habe ich ja noch. Dein Freund hat dich im Stich gelassen. Ich kann auf mich selber aufpassen, Alexei. Aber seien Sie sicher, grobe Fehleinschätzungen wie diese werden in nicht allzu ferner Zukunft zum Zusammenbruch Ihrer geliebten Sowjetunion führen. Scheiße! Weg! Einfach weg! Scheiße! So konnte ich Maresbreite dem KGB-Agent entkommen. Eine Sekunde später und ich will lieber nicht drüber nachdenken. Mann, das ist ja unglaublich. Was passierte danach? Ist euer Plan aufgegangen? Hey, danke für die Zweifel. Du lebst doch noch, oder? Also fand der Dritte Weltkrieg nicht statt. Nun ja, vorerst mal nicht. Sicher, dass das nicht nur einfach eine Geschichte ist schon? Zugegeben, eine sehr unterhaltsame, aber ich habe noch nie was von einem Marsbild mit einer Nixon-Karikatur gehört. Schon vergessen? Ich wurde doch unterbrochen. Ich bin nicht fertig damit geworden. Und? Mensch, JD, noch nie was vom Mars-Gesicht gehört? Doch, da klingelt was. Gib den Begriff doch einfach mal in eine Suchmaschine im Internet ein. Ah, Moment. Nee, ich glaub's nicht. Und das warst du? Yes, Sir. Ja, ich hatte doch zwischendurch schon die Vermutung, dass mir da was mit UFO-Fans und irgendeiner Verschwörungstheorie und so Spokes im Kopf rumschwirrte. Nachdem die Fotos veröffentlicht worden waren, haben sich die UFO-Jungs drauf gestürzt wie ein Geier aufs Aas. Und die Presse hat das genüsslich zelebriert und erwartungsgemäß als Unfug abgetan. Wir haben Quantums Plan also vereitelt und die Geschichte entwickelte sich genau so, wie ich sie schon immer in Erinnerung hatte. Paradox, oder? Also, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Für welche Treppenwitze der Geschichte bist du denn noch verantwortlich? Ja, herein. Herr Direktor? Oh, hallo Herr Professor Winter. Hallo. Worum geht es denn, Herr Professor? Ich habe ausnahmsweise gute Nachrichten für Sie. In dem Fall freue ich mich, Sie zu sehen. Tata! Ich habe den Datenstick wiedergefunden. Das ist ja mal ein echter Glücksfall. Wo war er denn? Meine Erinnerung hat mir einen Streich gespielt. Ich hatte ihn im Schreibtisch eingeschlossen, aber nicht auf der Arbeit, sondern bei mir zu Hause. Ich bin manchmal aber auch zerstreut. Ich glaube, wir sind derzeit alle einfach nur urlaubsreif. Endlich mal keine Hiobsbotschaft. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt. Oh, ich sehe. Sie hören sich gerade Seans Bericht an. Wir sind gerade so gut wie fertig geworden. Interessante Geschichte. Glauben Sie sie wirklich? Ganz ehrlich? Ich habe keinen Grund mehr daran zu zweifeln. So, ich muss wieder los. Ich wollte Ihnen nur kurz den Datenstick bringen. Ach, Mumpitz. Ich bin mir da nicht so sicher, Philipp. Intensiviert eure Bemühungen, Mr. McKenzie wieder zurückzuholen. Je eher ihr das schafft, umso größer sind die Chancen, Konsequenzen von uns abwenden zu können. Was willst du denn damit sagen, Friedrich? Ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit Frau Bundeskanzler. Es sieht nicht gut aus. Lass es dir doch nicht wie Würmer aus der Nase ziehen. Philipp, ich fürchte, man könnte mich dazu zwingen, ein Bauernopfer auszuwählen. Guten Abend, Professor Doe. Es freut mich, dass Sie sich so rasch bei mir gemeldet haben. Glücklicherweise konnte ich mich kurzfristig freimachen für dieses Treffen im Stadtpark. Ah, wir haben einen schönen, klaren Nachthimmel. Finden Sie nicht? Haben Sie meinen USB-Stick entwendet? Sie kommen wie immer direkt und ohne Umschweife zum Thema. Das mag ich an Ihnen. Warum haben Sie mich bestohlen? Im Gegenteil, Mr. Doe. Wir haben Ihnen den Stick wieder beschafft. Vor einigen Tagen wurde uns dieser Datenstick angeboten. Nachdem wir sahen, was darauf war und er Ihnen gehört, erkannten wir eine Chance, Ihnen unseren guten Willen zu beweisen. Sie haben also nichts mit dem Ärger zu tun, den ich deswegen hatte? Ich schwöre, dass wir Sie nicht bestohlen haben. In dem Fall muss ich mich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, ich konnte meinen Hals noch einmal aus der Schlinge ziehen. Schön, dass wir helfen konnten. Haben Sie sich denn Ihrerseits Gedanken über unser Angebot gemacht? So reizvoll und großzügig es auch ist, ich fürchte, ich kann darauf nicht eingehen. Es fühlt sich für mich trotz allem immer noch so an, als würde ich meinen Dienstherrn verraten. Es tut mir leid. Schade. Falls Sie es sich doch noch anders überlegen sollten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen können. Ja. Mr. Smith? Sollten wir nicht die Gunst der Stunde zu dieser finsteren Nächtigenzeit nutzen und die Pläne zur Inhuminierung dieses unkooperativen Individuums unverhofft rasch voranschreiten lassen? Nein, halte dich vorerst bedeckt. Noch gebe ich ihn nicht auf. Noch nicht. Sie hörten die dritte Folge von Timeshift. Unsere Sprecher waren Sebastian Papstein, Katja Linz, Alexander Linz, Bernhard Schlags, Andreas Pohl, Sebastian Breit, Jens Ewald, Lars Konrad, Daniel Birkholz und Elisabeth Adix. Idee: Jens Ewald, Bernhard Schlags, Alexander Linz und Lars Konrad. Drehbuch: Lars Konrad. Musik, Schnitt und Regie: Bernhard Schlags und Lars Konrad.